Entschuldigung. Mach nix. Oh. Schade, Erdenbewohnerin. Diese Prüfung hast du nicht bestanden. Ich wollte dir helfen, dir beistehen im Kampf gegen die Schwarze Königin. Was? Soll das heißen, dass du auch gegen die Königin bist? Ja. So. Sie wird von uns allen gehasst. Du bist die Einzige, die den Mut hat, Sogo zu befreien. Gemeinsam hätten wir es geschafft. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Doch, Hauptmann Sam, du kannst mir helfen. Denk nach. Hat sie nicht irgendein Geheimnis? Ja. Ihr Schlaf. Dring ein in ihren Schlaf. Stets liegt sie wach und findet keinen Schlaf. Das Böse hält ihr die Gedanken fest. Ihre Schuld ist wie ein Albtraumnest. Was sie verletzbar macht, das ist ihr Schlaf. Ihr Schlaf. Ihr Schlaf, ihr Schlaf. Son, ich verstehe. Was ich tun soll, versuchst du erklären. Was muss ich machen, um sie zu zerstören? Was ist dein Trick? Was bricht ihre Macht? Oh nein, halte durch. Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht verletzen, das musst du mir glauben. Du musst versuchen, sie zu besiegen. Du musst Sogo befreien, Barbarella. Ihr Schlaf, ihr Schlaf, schleich dich in ihren Schlaf. Ihr Schlaf, ihr Schlaf, sie findet keinen. Ist sie alleine in ihren Räumen? Den Moment darfst du nicht versäumen. Dann ist sie wehrlos in ihren Träumen. Geh und nütz die Nacht. Ich muss meine Leute retten und aus dem Labyrinth befreien.